Der 10. September 1973, ich bin ins Bett gegangen als eine Studentin, die voller Träume war, die verliebt war, die mit diesem Gedanke, mit diesem Gefühl, das Land gehört uns. Und am 11. September bin ich wach geworden. Das erzähle ich ihm in Schulen. Und dann frage ich, in diesem Moment frage ich nach deren Träumen. Was für Träume haben sie, die Schüler hier in Deutschland, heute? Da sagen sie, verreisen, work and travel, studieren, eine Ausbildung machen. Aber viele sagen, verreisen. Einige sagen, Geld verdienen. Und ich sagte, ja, so bin ich auch ins Bett gegangen. Am 11. September 1973 war Frühling bei uns. Es war sehr sonnig. Und dann bin ich trampend zur Uni gegangen. Einige schliefen noch in meiner WG. Und in diesem Auto höre ich Marschmusik, Marschmusik. Ich komme in der Uni und da sehe ich nur Hubschrauber. Dann komme ich zurück, wieder trampend, Marschmusik, Marschmusik. Und dann wecke ich alle in meine WG. Dann hören wir das Radio, dann hören wir Allende's Stimme. Und es war ein Abschied. Ich habe nicht verstanden in dem Moment, was er gesagt hat. Warum er das sagt? Ne? Warum sagt er, das sind meine letzten Worte? Ne? Und dann sind wir rausgegangen und eine Frau aus dem Chor war oben auf einem Balkon und schreit sie, hey, mein Vater ist in der Nähe von La Moneda, der Regierungspalast. Der hat uns angerufen und gesagt, um 11 Uhr wird es bombardiert. Und das kann nicht wahr sein. No? Und dann liefen wir weiter und dann sehen wir Arbeiter, die in den Fabriken waren und die standen da mit ihren Helmen und mit bloßen Händen. Und wir fragten, was passiert denn jetzt? Wir wissen nicht, was passiert, aber wir werden unsere Fabrik verteidigen. Und dann kommen zwei Flugzeuge, die Hoke Hunter, um 11 Uhr angeflogen. Und dann sehen wir, wie ein schwarzer Rauch hochkommt. Ne? Was weiß ich, 20 Kilometer entfernt. Und wir blieben so wie angenagelt und wir wussten, das Leben hat sich total, total verändert. Und wir wissen nicht, was, ne? Wie wir leben werden, was wir machen werden. Ne? Und dann sehen wir schon Soldaten, die Menschen auf dem Boden hatten oder mit den Händen gegen die Wand. Und dann sind wir ganz schnell abgehauen. Und dann hörten wir hatten diese kleinen Radios, Transistorradio. Und stand das um 3 Uhr schon Ausgangssperre sein würde. Ne? Wir wussten nicht mal, was Ausgangssperre hieß. Was bedeutete das? Ne? Wir waren so gewohnt, demokratisch zu leben. Ne? Und dann kommen wir in unsere WG und da haben sich viele versteckt. Wir haben keine Ahnung, wie viele Menschen da in unsere neuner WG waren. Und ja, ab da war die Hölle los. Das Land hat sich total verändert. Die Militärs kamen 2 oder 3 Mal in einer Woche zu uns, haben alles durchsucht, alle Bücher verbrannt. Aber die haben uns nicht mitgenommen, das war ein Glück. Ne? Und da die erste Aufgabe war, überleben. Wir hatten Hippie-Kleider, wir haben sie gekürzt, die Männer haben sich die Bärte abrasiert und wir wussten nicht, wie wir uns anziehen sollten, was wir sagen sollten, wie wir leben sollten, was nichts. No. Und wir hörten alle Horrorgeschichten. Victor Jara, der Sänger, wurde ermordet und Pablo Neruda, der Dichter, war gestorben, wusste man nicht wie. Allende war in dieser Bombardierung auch gestorben und das war so alles so schrecklich. Freunde, die durch eine Mauer in eine Botschaft reingekommen sind, andere in ein Auto versteckt mit Amnesty, was weiß ich, andere, die verhaftet waren, andere, die gefoltert waren, gestorben waren und so weiter. Viele ins Exil gegangen. Und ich habe mir trotzdem vorgenommen, zu bleiben. Ich wollte bleiben. Und viele Fächer von mir hat man einfach nicht anerkannt. Was weiß ich, ich hatte marxistische Ästhetik. Der Lehrer war verschwunden, dieses Seminar hat nie stattgefunden und so weiter. Dann habe ich musste ein Praktikum machen. Dann eine von meinen Lehrern, die wir wussten, als dass er ein Rechter war, hat uns angeboten, in einer Fernsehstation ein Praktikum zu machen, 3 Monate lang. Und das war ganz schrecklich, weil das waren die Nachrichten, die offiziellsten Nachrichten über den ganzen Schreck und die ganze Lügen, die sie erzählten. Ne? Mindestens, er war intelligent genug, um nicht vor der Kamera zu stellen. Ich kam nie vor der Kamera. Ich musste nur 2 oder 3 Dinge am Tag machen und dann nur den Text schreiben und jemand hat das vorgelesen. Aber einmal, es war ganz schlimm, eine englische Nonne, eine englische Nonne, die verhaftet wurde. Es gab viele Priester und Nonnen, die in den Armenviertel lebten, ne? Aus verschiedenen Ländern, auch wegen Allende's Zeit. Ne? In meinem Chor war Mary Wiese, war eine Nonne aus den USA, ne? Und die hatte eine wunderschöne Stimme und die lebte in einem Armenviertel. Ne? Und das hat für uns, danach komme ich zu diesem Bericht, das hat uns ganz schön beeinflusst, zu sehen, wie selbst Nonnen kamen mit so einer Stärke, die wir als chilenische Frauen nicht hatten. Ja? Die einfach alles gegeben haben, die sich getraut haben, in den Armenviertel zu leben. Das war nicht leicht, auch nicht als Frauen, ne? Und auch nicht als Nonnen. Ne? Aber die waren feministisch, ja? Und die gehörten zur Theologie der Befreiung. Ne? Und die respektierte ich sehr. Ne? Und dann muss ich einen Bericht schreiben über diese englische Nonne, die verschwunden war und der Druck vom Ausland so stark war, dass sie freigelassen wurde nach ganz schlimmen Folterungen. Und ich musste schreiben, wie sie zum Flughafen gebracht wird und sie weggeht. Mary Ann Boissier. Das werde ich nie vergessen, wie sie hieß. Und ich wusste nicht, wie ich das schreiben sollte. Weil ich musste die Wahrheit ich musste informieren, aber ich durfte nicht das Wort Folter sagen. Ich durfte nicht verschwunden sagen. Ne? Und das war so, so, so schrecklich, dieser Moment, weil ich wusste, wenn ich was Falsches mache, sie können mich töten. Oder ich kann auch gefoltert werden. Ne? Ja, das habe ich versucht, so ganz, ganz neutral zu machen. Und so ging das weiter, dass ich danach eine Musikgruppe genommen habe, weil es war Sommer, da war dieses Sommerloch. Und das hat andere Abteilung der Fernsehstation beobachtet und mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da zu arbeiten, nachdem ich mit dem Praktikum fertig war. Ich war so froh aus diesem, weil da waren die Geheimdienstler waren da drin, ne? Die haben alles beobachtet, was wir gesagt haben, geschrieben haben.